Über der Pforte einer sizilianischen Dorfkirche ist die Ehrung eines der berühmtesten Uomini di Rispetto der Region zu lesen. Eines Mannes, der es aus bescheidenen Verhältnissen zum mächtigen Mafioso brachte. Dank seines Genies, lautet die Inschrift, vergrößerte er das Vermögen der Adelsfamilie. Scharfsichtig, tatkräftig und unermüdlich verhalf er Landarbeitern und Schwefelbergleuten zu Wohlstand, kämpfte stets für das Gute und brachte seinem Namen Ehre ein, in Italien und darüber hinaus. Groß in seinen Unternehmungen, noch größer in seinem Unglück, lächelte er immer zu und erhält heute in Christi Frieden wiedervereint mit der Herrlichkeit des Todes von all seinen Freunden und sogar seinen Feinden dieses letzte Zeugnis. Er war ein Galantuomo, ein Ehrenmann also. Auch Alfano sah sich als solchen, als einen, der sich aus bescheidenen Anfängen nach oben gearbeitet hatte. Als ganzen Kerl sizilianischer Prägung. Alfano hatte sich auf der California eingeschifft, weil er sich, wie so viele seiner Kollegen, gezwungen sah, nach Amerika zu fliehen. Man warf ihm vor, der Drahtzieher hinter zwei aufsehenerregenden Morden in der Nähe der Piazza San Ferdinando im Nobelviertel Neapels zu sein. In jenem Viertel gab es zahlreiche Palazzi, noch immer bewohnt von den Familien, die unter den spanischen Vizekönigen im 16. und 17. Jahrhundert bedeutend waren. Doch nicht alle Einwohner von San Ferdinando hatten solch illustre Vorfahren. Einige davon hatten eine viel dunklere Vergangenheit, konnten sich die Miete aber dennoch leisten.